Hopfensaft Jüngling. Jeder guckt, wenn ich auf der Street bin. Jeder guckt, sind die Boys am Leanen. Jeder guckt, wenn ich in den Club lauf. Jeder guckt, wenn ich teuren Schmuck kauf. Jeder guckt, wenn ich auf der Street bin. Jeder guckt, sind die Boys am Leanen. Jeder guckt, wenn ich in den Club lauf. Jeder guckt, wenn ich teuren Schmuck kauf. Jeder guckt seit dem Fame auf YouTube. Du bist vielleicht fly, aber nur so wie ein U-Boot. Bitches werden wet, wenn ich auf die Stage lauf. Und es macht mich geil, wenn ich mir ein teures Steak kauf. Block Haus Maredo, ich kann mir das erlauben. Mein Outfit ist Fruity und zwar ähnlich so wie Wein. Traum, das T-Shirt passt zum Buckethead, der Bucket zu den Shoes. Meine Bitches in die Suits und das Scissor, let me loose. Und ich shoes mit dem Maybach, auch wenn ich drunk bin. Real Talk, ich pushe Kilos, keine Hand. Und wenn die Cops nicht anhalten, lass ich meine Gun walten, schieß ihm in den Head. Bitch, komm und gib mir Neck. Bitch, Bacon, Cheeseburger, denn ich habe Beef and Cheese. Paparazzi sagen, ich soll Cheese sagen und ich schieß. Bin ein asozialer Swagger-Player, du ein stupid Hater. Ich verpasse Google Player, gette wieder gutes Paper. Die Bitch sagt, kaufst du mir was von Victoria's Secret? Ich sag halt die Fresse, Bitch, denn ich habe Weed mit. Und Lean Sip, sip die ganze Flasche aus. Ich bin kein Leichenschänder, doch ich hol die Asche raus. Aus dem Portemonnaie der Marke Louis Vuitton. Die Bitch zieht sich aus und sagt, ich tu's für den Don. Meridon, Perillon, Champagne mit dem Octavis. Für mich Alltag, weil der Boy ein Star ist. Und ich habe Karies wegen Diamantgrills. Blow mir meinen Dick, wenn du Diamant willst. Ich bin der Einzige, der fly ist, als wär ich an Bord alone. Während ich das Moolah stacke, spielst du Bitch Akkordeon. Jeder guckt, doch die Hammerfässer sind getönt. Du hörst nicht, dass ich stöhnt, wenn deine Schwester mich verwöhnt. Hustensaft, Jüngling, der erste deutsche Weltstar. Und ich scheiß auf Peter, denn der Boss hat Pelster. Jeder guckt, wenn ich auf der Street bin. Jeder guckt, sind die Boys am Lied. Jeder guckt, wenn ich in den Club lauf. Jeder guckt, wenn ich teuren Schmuck kauf. Jeder guckt, wenn ich auf der Street bin. Jeder guckt, sind die Boys am Leanen. Jeder guckt, wenn ich in den Club lauf. Jeder guckt, wenn ich teuren Schmuck kauf. Jeder guckt.